dass er steht bartellos. Wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Das Geld den Mörderlohn, wirf euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Gebt mir meinen Jesu, gebt mir meinen Jesu wieder, meinen Jesu, gebt mir wieder. Gebt mir meinen Jesu wieder, gebt mir meinen Jesu wieder, meinen Jesu wieder.